Nun aber höre, Israel, die Satzungen und die Rechte, die ich euch lehre, dass ihr danach tun sollt, damit ihr am Leben bleibt und in den Besitz des Landes gelangt, das Jahwe, der Gott eurer Väter, euch verleihen will. Ihr sollt zu den Geboten, die ich euch gebe, weder etwas hinzufügen, noch etwas davon wegnehmen, sondern ihr sollt die Gebote Jahwes, eures Gottes, die ich euch gebe, befolgen. Mit eigenen Augen konntet ihr sehen, was Jahwe wegen des Baal Peor getan hat, alle die, welche dem Baal Peor nachliefen, hat Jahwe, euer Gott, aus eurer Mitte hinweggetilgt, ihr aber, die ihr treulich an Jahwe, eurem Gotte, festhieltet, seid heute noch alle am Leben. Merkt euch, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, wie mir Jahwe, mein Gott, befohlen hat, damit ihr danach tut dort in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen. Beobachtet und befolgt sie. Denn das wird auch in den Augen der anderen Völker eure Weisheit und Klugheit ausmachen, wenn sie von allen diesen Satzungen hören, werden sie sprechen, wahrlich, ein weises und kluges Volk ist diese große Nation. Denn wo wäre irgendeine große Nation, die einen Gott hätte, der ihr so nahe ist, wie uns Jahwe, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo wäre irgendeine große Nation, die so vollkommene Satzungen und Rechte besäße, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Nur hüte dich und nimm dich wohl in Acht, dass du die Dinge, welche du mit eigenen Augen gesehen hast, nicht vergessest, und dass sie dir Zeit deines Lebens nicht aus dem Sinne kommen, sondern tue sie deinen Kindern und Kindeskindern kund. Vergiss nicht den Tag, da du am Horeb vor Jahwe, deinem Gotte, standest, als mir Jahwe befahl, versammle mir das Volk. Ich will sie meine Worte vernehmen lassen, damit sie mich fürchten lernen die ganze Zeit, während sie auf dem Erdboden leben, und sie auch ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und stelltet euch am Fuße des Berges auf, der Berg aber stand in hellem Feuer bis in den Himmel hinein, während im Übrigen Finsternis, Gewölk und Dunkelheit war. Jahwe redete zu euch mitten aus dem Feuer heraus, den Schall der Worte hörtet ihr, nur den Schall allein, eine Gestalt aber konntet ihr nicht wahrnehmen. Er verkündete euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Mir aber trug Jahwe damals auf, euch Satzungen und Rechte zu lehren, damit ihr danach tätet in dem Land, in das ihr hinüberziehen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So nehmt euch nun, es gilt euer Leben. Wohl in Acht, da ihr am Tag, als Jahwe am Horeb aus dem Feuer zu euch redete, keinerlei Gestalt gesehen habt, dass ihr nicht so verderbt handelt und euch ein Schnitzbild in Gestalt irgendwelches Standbildes verfertigt, sei es die Figur eines männlichen oder eines weiblichen Wesens. Die Figur irgendwelches vierfüßigen Tiers auf Erden oder die Figur irgendwelches beschwingten Vogels, der am Himmel fliegt, die Figur irgendeines Tiers, das auf dem Erdboden umherkriecht, oder die Figur eines Fisches, der sich im Wasser unter der Erde befindet, und dass du, wenn du deine Blicke gen Himmel schweifen jässest und die Sonne, den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, betrachtest, dich nicht dazu verleiten lässest, dich vor ihnen niederzuwerfen und ihnen Verehrung zu bezeigen. Denn Jahwe, dein Gott, hat sie allen Völkern unter allen Himmelstrichen zugeteilt, euch aber hat Jahwe genommen und euch aus dem Eisenschmelzofen, aus Ägypten, herausgeführt, dass ihr ein Volk würdet, das ihm besonders zu eigen gehört, wie es jetzt der Fall ist. Über mich aber war Jahwe um euretwillen so zornig geworden, dass er schwur, ich solle nicht den Jordan überschreiten und nicht das schöne Land betreten, das dir Jahwe, dein Gott, zum Eigentume geben will, sondern ich werde in diesem Lande sterben, ohne den Jordan überschritten zu haben. Ihr aber werdet hinüberziehen, um dieses schöne Land in Besitz zu nehmen. Seid auf eurer Hut, dass ihr nicht des Bundes, den Jahwe, euer Gott, mit euch geschlossen hat, vergesset und euch ein Schnitzbild in der Gestalt von irgendetwas anfertigt, was dir Jahwe, dein Gott, verboten hat. Denn Jahwe, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifriger Gott. Wenn ihr, nachdem dir Kinder und Kindeskinder geboren sind, und ihr längst eingelebt seid im Lande, verderbt handeln solltet, indem ihr euch ein Schnitzbild in Gestalt von irgendetwas anfertigt und euch so gegen Jahwe, euren Gott, versündigtet, so dass er erzürnt würde, so nehme ich heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch, dass ihr dann schleunigst aus dem Lande vertilgt werden sollt, in das ihr über den Jordan hinüberziehen werdet, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet dann nicht eine lange Reihe von Jahren darin bleiben, sondern gänzlich daraus vertilgt werden. Und zwar wird euch Jahwe unter die Völker zerstreuen, und nur eine geringe Zahl von euch wird übrig bleiben unter den Nationen, unter welche euch Jahwe wegführen wird. Dort werdet ihr Götter verehren, die von Menschenhänden gemacht sind, hölzerne und steinerne, die weder sehen noch hören, weder essen noch riechen können. Dort wirst du dann Jahwe, deinen Gott, suchen und wirst ihn finden, wenn du von ganzem Herzen und von ganzer Seele nach ihm verlangst. In deiner Not, wenn dich alles dies betroffen haben wird, wirst du dich in der darauf folgenden Zeit zu Jahwe, deinem Gotte, bekehren und auf seine Stimme hören. Denn Jahwe, dein Gott, ist ein barmherziger Gott, er wird dich nicht fahren lassen und will nicht dein Verderben, und er wird des Bundes mit deinen Vätern nicht vergessen, den er ihnen eidlich bekräftigt hat. Denn frage doch in den früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit der Zeit, wo Gott Menschen auf der Erde erschaffen hat, und von einem Ende des Himmels bis zum anderen, ob je so große Dinge geschehen sind, oder ob je dergleichen gehört wurde. Ob jemals ein Volk Gott vernehmlich mitten aus dem Feuer heraus reden hörte, wie du es gehört hast, und am Leben blieb. Oder ob je ein Gott auch nur den Versuch gemacht hat, auf Erden zu kommen, um sich mit Macht erweisen, Zeichen und Wundern, mit Krieg, mit starker Hand und ausgerecktem Arm und mit erstaunlicher Gewalt eine Nation aus der Mitte einer anderen herauszuholen, wie es doch Jahwe, euer Gott, vor deinen Augen in Ägypten mit euch getan hat. Du hast solches zu sehen bekommen, damit du erkennen solltest, dass Jahwe der wahre Gott ist, dass es außer ihm keinen gibt. Vom Himmel her ließ er dich seine Stimme hören, um dich zurechtzuleiten, und auf der Erde ließ er dich sein großes Feuer sehen, und aus dem Feuer heraus hast du seine Worte vernommen. Zum Danke dafür, dass er deine Väter liebgewonnen und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt und dich in eigener Person mit seiner großen Kraft auf Ägypten hinweggeführt hat, in der Absicht, Völker, die größer und stärker sind, als du, vor dir zu vertreiben, damit er dich in ihr Land bringe und es dir zum Eigentume gebe, wie es jetzt geschieht, sollst du jetzt erkennen und dir zu Herzen nehmen, dass Jahwe Gott ist im Himmel droben und drunten auf Erden und keiner sonst, und sollst auch seine Satzungen und Gebote, die ich dir heute gebe, beobachten, damit es dir und deinen Kindern nach dir wohlergehe, und du allezeit lange leben mögest in dem Lande, das dir Jahwe, dein Gott, verleihen will. Damals sonderte Mose in dem jenseits des Jordan gegen Sonnenaufgang gelegenen Gebiete drei Städte aus, damit ein solcher, der etwa seinen Nächsten unvorsätzlich und ohne dass er ihm schon längst Feind war, getötet hätte, sich dorthin flüchten und durch die Flucht in eine dieser Städte sein Leben retten könnte, Bezer in der Steppe auf der Hochebene für die Rubeniten, Ramoth in Gilead für die Gaditen und Golan in Basan für die Manassiten. Und dies ist das Gesetz, das Mose den Israeliten vorlegte. Dies sind die Verordnungen, Satzungen und Rechte, welche Mose den Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten verkündigte, jenseits des Jordan im Tale, gegenüber von Beth-Peor im Lande des Amoriterkönigs. Sihon, der zu Hesbon wohnte, den Mose und die Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten besiegt und dessen Land sie, wie auch das Land Ogs, des Königs von Basan, erobert hatten, das Land der beiden Amoriterkönige, welche jenseits des Jordan auf der Seite nach Sonnenaufgang herrschten. Von Aroer am Ufer des Arnonflusses an bis zum Berge Sion, das ist dem Hermon, samt der ganzen Steppe auf der Ostseite des Jordan bis zum Meere der Steppe am Fuße der Abhänge des Pisgah.